Gelbe Telekom Oldschool Telefonzelle Quimperplatz Remscheid an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein grüner Schriftzug, der mit Edding aufgetragen wurde, mit der Aufschrift Hip-Hop Queen 112 sowie Ghetto Girl Italy und einige eingeritzte Buchstaben, unter anderem ist zu erkennen Matthias und Sabrina. In unmittelbarer Umgebung der Telefonzelle befindet sich eine Bushaltestelle, die allerdings keine Besonderheiten ausweist, außer einem L&M Zigarettenwerbeplakat, sowie in der näheren Umgebung dies das Polizeipräsidium Wuppertal, Polizeiinspektion Remscheid. Ansonsten hier auf dem Quimperplatz keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.